Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Gibt es zu der GEMA-Geschichte sonst noch was? Also außer, dass wir jetzt kräftig klopfen müssen, Werbung machen müssen, dass wir da wirklich auch Leute noch erreichen. Also kurze Frage an euch, an die Runde. Wie ist das bei euch in den Heimatkreisen, also Stammtischen, Kreisverbänden etc.? Macht ihr was dazu? Ich habe auf der Düsseldorfer Liste das Ding gepostet und in der Crew, und ich denke mal schon, dass ich da, also ich hatte das schon vor 2 Wochen, als Daniel damit kam, angeregt, und da kam auch schon Resonanz. Also ich denke mal schon, dass wir da so ein paar Leute finden, die hier lokal in Düsseldorf ein paar Kneipen ansprechen. Das hatten wir auch in der Crew diskutiert, dass wir mit mehreren Leuten durch die Altstadt gehen und da mit den CDs und Flyern dann rumlaufen. Meine Frage ist dazu, die Flyer, die im Landesverband sind, kann man die einfach so bestellen über das Verwaltungstool? Ja. Okay, dann mache ich das. Einfach über den Verwaltungsverband bestellen. Mhm. Ansonsten auch noch hier in die Runde, wenn ihr das weitertragen wollt. Die ganze Sache ist im Prinzip relativ unaufwendig. Wie gesagt, bestellt euch die Flyer, Verwaltungsportal, sobald ihr die habt. Meinetwegen druckt noch ein paar Mal die Playlist aus, brennt euch den Sampler ein paar Mal blöd auf CD und latscht damit einfach mal 2-3 Stündchen los. Die meisten sind informiert, da muss man nicht großartig erklären. Also 9 von 10 Leuten oder Besitzer, was auch immer, wissen sofort, worum es geht. Es geht nur darum, einfach Masse zu machen, und das kann ganz gut dann funktionieren. Wie ist so die Quote, deiner Erfahrung nach, Daniel, von, also ich sag jetzt mal, Ansprechpartnern, die mitmachen bzw. nicht mitmachen? Also bisher, da ich das vor ein paar Wochen mal ausgetestet hatte, erstmal so ganz lapidar angefragt und sowas, waren eigentlich alle so prinzipiell offen dafür. Stimmt so nicht. Also bei mir jetzt im Live-Kontakt. Also für OWL muss ich sagen, ist das nicht wirklich akzeptiert worden bisher. Was gab's für Einwände? Keine Einwände, sondern der Einsatz fehlt. Ja, nee, ich hatte jetzt explizit danach gefragt, wenn ich jetzt einen Wirt A, B, C, D, E anspreche, wie hoch die Quote von diesen 5 Leuten ist, dass sie sagen, ja, da mache ich mit am 17. und am 24. Wenn du jetzt sagst, die Leute machen nicht mit, dann meinst du wahrscheinlich eher das Engagement von Piraten, richtig? Ich meinte jetzt die Piraten, genau. Ich bin im Moment der Einzige, glaube ich, der in OWL rumläuft. Ist das jetzt ein Problem der Ressourcen? Also bist du der Einzige, der aktiv ist? Oder ist das ein Problem, dass da 10 Leute eigentlich aktiv sind, aber bei der Sache nicht aktiv sein wollen? Ersteres. Ja, okay, das können wir jetzt hier nicht lösen. Nee, klar. Du hast gefragt, ich antworte. Was ich schön fände, ich weiß jetzt nicht, wer jetzt hier Kontakt von euch hat zu den Dortmundern, Kölnern etc. Also da müssen noch ein paar größere Städte mitmachen. Also bei der GEMA-Aktion am 24.11. wird es natürlich etwas schwierig. Nee, wird's nicht, weil bis dahin muss die ganze Sache ja längst organisiert und abgesprochen sein. Der 24.11. ist ja immer noch der Bundesparteitagtag. Ja, weiß ich, aber es geht ja nicht darum, dass wir überall in den Lokalitäten auch vor Ort sind. Wir müssen ja bis dahin sowieso informiert, versorgt und irgendwas haben. Und wenn die sagen, die machen mit, dann sollten die das auch relativ selbstständig machen. So, aber dann muss jetzt nicht in jedem Laden einer von uns vor Ort sein und da ein Auge drauf halten. Ich denke auch, wenn wir erst am 24. hin durch die Läden laufen, ist es auch zu spät, weil die brauchen schon ein bisschen Vorinfo und Material, ne? Achso, sind da nicht noch Infostände oder sowas geplant? Nee, nichts. Ja, ich meine, es kann lokal, können Leute Infostände machen, aber gut, die sollten sie dann am 17. machen. Wobei ich auch nicht glaube, dass wirklich also von jeder zum Bundesparteitag gehen wird. Also im Rahmen der Aktion waren jetzt zumindest nicht separat nur Infostände geplant. Da ging es einfach nur darum, eine Bewusstsein halt in der Öffentlichkeit zu schaffen, die das nun mal halt am ehesten mitbekommen, ja, an einem Wochenende, wenn sie halt selber unterwegs sind. So, kleine Sache noch, ich muss noch mit Carsten mal drüber sprechen. Wir haben theoretisch auch Poster. Das würden wir wahrscheinlich aber nur nach Bedarf mal. Also wir werden jetzt keine 1000 Poster drucken und die dann irgendwie nochmal rumschicken, verteilen. Also nur für den Hinterkopf für euch, wenn ihr meint, ich brauche dringend 10, 20 Poster, so, lasst mich das schon mal wissen und ich guck mal die Tage, wie wir das machen können. Also A2. Auf Achims Frage nochmal einzugehen. Also ich weiß, dass im Märkischen Kreis was gemacht wird und in Gummersbach steht es auch auf dem Plan. Also steht auf dem Plan für den nächsten Stammtisch, dass wir darüber reden. Ich denke, geht da mal von aus, dass wir was tun. Okay, ja, ich habe hier geguckt gerade. Also von den jetzt geschätzt 35 Einträgen in der Tabelle sind erst 10 belegt mit Ansprechpartnern. Und es fehlen, ich gehe jetzt mal einfach die Liste runter. Vielleicht macht ihr euch da mal so eine kleine Notiz, wenn ihr da jemanden kennt oder ansprechen könnt. Städte wie Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Köln, ganz wichtig, also Köln ist die große Kneipenstadt in NRW, Mönchengladbach, Münster, verstehe ich auch nicht, dass da noch keiner eingetragen ist, Oberhausen, Soest und Wuppertal, das sind jetzt so die größten Städte, die ich hier sehe, also die kleineren bitte jetzt nicht auf die Füße getreten fühlen. Ja, wie kriegen wir die dazu, was zu tun? Ich für meinen Teil werde morgen nochmal fleißig telefonieren. Ich wollte auch sagen, da irgendwie die einzelnen Kreisvorstände ansprechen, dass die das nochmal bewerben. Also da muss in meinen Augen gar nicht viel gemacht werden. Ich nehme jetzt mal einfach so exemplarische Stadt wie, also Kreis Steinfurt macht was, da komme ich ja her. So, Kreis Steinfurt ist jetzt flächig ziemlich groß, aber da denke ich, reicht es aus, wenn in 5, 6 großen Städten jeweils einer losläuft. 30, 40 Flyer in die Hand nehmen, ein paar CDs in die Hand nehmen, vielleicht auch, wenn die Poster kommen, ein Poster mitnehmen. Einmal freitagsabends die Kneipen ablaufen, die wichtigen, die großen, also da, wo es sich lohnt, wo viel Musik gemacht wird, mit dem DJ sprechen oder mit einem der Besitzer sprechen oder Geschäftsführer, wem auch immer, 20 Minuten. Und wenn man merkt, da passiert eh nichts, dann nächsten Laden nehmen. Ansonsten glaube ich nämlich auch, dass man da wirklich einfach mit dem Thema GEMA offene Türen einrennt, kurz darauf hinweist, was wir da machen, dass wir aufklären, welche Position wir als Piraten haben, auf die zwei Aktionen hinweisen, CD da lassen und das war's. Also mehr muss man da normalerweise nicht machen. Was ist mit Diskotheken? Ja, gilt das Gleiche, gilt das Gleiche. Wobei bei Diskotheken ist natürlich häufig so, dass da erst so ab 12, 1 Uhr richtig was los ist, ne? Aber trotzdem. Umso besser oder umso eher würden die es natürlich auch machen, im Zweifelsfall. Gibst du mir nochmal den Link für die Liste, die du gerade vorgelesen hast? Es steht auch auf der Webseite, aber gebe ich dir trotzdem nochmal. Danke. Also das Ding ist in meinen Augen genauso ein Selbstläufer wie die Liederbücher für die Kindergärten. Und das hat uns richtig gute Presse eingebracht damals. Und das Blöde ist nur, wenn die Leute am 10. November anfangen, darüber nachzudenken, dann ist es zu spät. Gut, gibt es da noch irgendwie Anmerkungen von euch oder Ideen, wie man das jetzt noch ein bisschen beschleunigen könnte? Also außer hinterher telefonieren. Das scheint nicht der Fall zu sein. Vielleicht telefonieren wir morgen nochmal, Daniel. Oder wenn du morgen ein bisschen rumtelefoniert hast, dass wir dann nochmal gucken, wie die Resonanz war. Ja, mach mal. Okay, nächstes Thema, Status Website. Jetzt ist der Uwe nicht da, aber der Patrick. Also wenn, weiß ja nicht, ob der da noch was zu sagen möchtest. Ihr habt euch, glaube ich, letzte Woche getroffen, ne? Ja, wir waren am Sonntag, war der Uwe bei mir zu Hause und wir haben uns das angeguckt. Der hatte so ein bisschen geguckt, was die den Menüpunkt Fraktionen angeht. Da gibt's so eine Auflistung mit den 20 Piraten und das lässt sich nicht so einfach ändern. Dann waren noch so ein paar andere Punkte. Die Zahlen zum Beispiel auf der Statistikseite und den Namen, das hieß vorher Transparenz, habe ich umbenannt in Statistik und ja, so diverse andere Kleinigkeiten haben wir noch gemacht. Und was diese Seite da angeht, da habe ich eben mit Infosocke gesprochen. Ich werde mich jetzt am Samstag oder das, ne? Ja. Nee, Sonntag. Sonntag um 11 mit Infosocke im Mumble treffen, ein paar Stündchen uns dran setzen und wir machen die Seite komplett neu. Also wir stricken die Sachen, die da im Patch stehen, um, wir legen die Fraktionsseite neu an und so weiter und so fort. Also wenn irgendjemand uns helfen möchte, gerne, können wir gut Hilfe gebrauchen. Die Leute, die irgendwie einen Admin-Zugang haben dabei, dass das halt möglichst schnell vonstatten geht. Ich schreibe das mal eben noch ins Protokoll rein. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann nächstes Thema, das habe ich jetzt nicht eingetragen, Facebook und andere Social Media. Also da musst du, glaube ich, wieder was zu sagen, Patrick. Ach so. Ja, Moment, ich suche das Pad-Link raus. So. Ist wohl ein bisschen zu lang, um das jetzt hier in der Sitzung zu lesen. Aber ich kann ja mal kurz ein bisschen erklären, worum es ging. Also da stehen jetzt auch Sachen drin wie Google Plus und Identica und so. Aber sind halt so ein paar Sachen aufgeführt, wie man das betreuen könnte, wie man mit Kritik umgeht, Inhalte, wie viel Postings, was für ein Mix, welche Eigenwerbung und wie man halt die Leute dann ein bisschen animiert auch mitzumachen und dafür zu werben und sowas. Also es ist, bringt jedem, der sich mit Social Media auseinandersetzt, ein bisschen was da mal durchzugucken und Ja, wenn da noch Anregungen zu sind, würde ich vorschlagen, schreibt das hier ins Face, also ins Pad rein. Nicht in das Düsseldorfer bitte, sondern in das von der Sitzung. Dann können wir das da gerne erweitern. Also ich habe gerade mal diagonal gelesen, finde ich gut. Vieles davon machen wir schon, aber wahrscheinlich eher intuitiv. Ja, Statistiken haben wir während der Wahl mal gemacht. Das ist aber jetzt auch ein bisschen liegen geblieben. Mhm. Aber sollten wir vielleicht mal aufnehmen und weiß nicht, ob wir in der nächsten Sitzung machen oder wann mal in aller Ruhe besprechen. Also erstmal, dass die Leute sich das durchlesen. Vielleicht kopiere ich das einfach mal in ein eigenes Pad von der NRW-Presse und dann machen wir uns da mal so ein paar Guidelines für fertig. Mhm. Also das erste, Ryan Blaze, ist der Link zu dem Media-Guidelines und der zweite ist unser Sitzungspad. Super, danke. Ja, da sind jetzt ein paar Manager drin in dem Facebook-Account. Da weiß ich allerdings nicht, wer da noch aktiv ist. Also gesehen habe ich zum Beispiel den Peter. Der war aber der Einzige, der seinen Beitrag dann auch mit Peter markiert hat. Ansonsten keine Ahnung. Also Uwe hat mir von einem Beitrag erzählt, den er veröffentlicht hat. Ich gucke jetzt aber nochmal rein. Moment. Alexander Dommes. So, ich habe es mal in NRW-Pressepad gepackt. Daniel Düngel, Lukas Lammler, Peter Klein, Birgit Rydlewski, Daniel Schwert. Also zu meiner Zeit waren schon außer mir keine Leute sonst aktiv, außer eben meine Lebensgefährtin hier. Und aus bekannten Gründen haben wir da aufgehört zu posten. Du bist der Peter? Exakt. Ah, okay, wunderbar. Also dann sieht es ja so aus, dass das im Prinzip nur wir drei sind. Also Uwe, Achim und ich. Gehe ich von aus, ja. Du kannst die Uhr nachstellen, wenn wir die anderen Leute rausschmeißen, dann kommen sie sofort an und sagen, wieso bin ich da rausgeflogen? Ja gut, wenn wir uns ein Konzept überlegen und die sind nicht dabei, wie wir das aufstellen, dann haben wir auch eine Begründung dafür, warum wir die rausgeschmissen haben, weil was bringt uns das, wenn wir uns ein Konzept erarbeiten und die uns dann dazwischen posten, beziehungsweise irgendwas innerhalb einer, ich sag mal, sogenannten Kampagne dann reinposten, was wir so nicht geplant haben, verstehst du? Also da, glaube ich, haben die dann auch Verständnis. Das sind ja alles Leute, die jetzt im Landtag sitzen, also bis auf Peter, und der kriegt das ja jetzt gerade mit. Und Alexander, weiß ich nicht, ob der überhaupt noch aktiv ist. Wie ist denn der Nickname von dem? Das ist eine gute Frage, weiß ich auch nicht. Ich suche mal gerade auf Der Twitter. Hat aber auch schon Ewigkeiten auch nichts mal gepostet gehabt. Der hat bis kurz nach der Landtagswahl was gepostet gehabt und dann, glaube ich, ein, zwei Wochen danach war dann eben auch Ende. Dann habe ich nie wieder was von ihm gesehen. Ja, der ist auf Twitter und heißt Velocity. Der ist aber noch aktiv. Den habe ich irgendwoher, habe ich den Namen gesehen. Also Velocity, aber das I ist ein A1. Das ist der Lebensgefährte von der L, Forschungsdorte. Ah ja, okay. Dann schreibe ich den auf Twitter einfach mal an. Lass uns, folgenden Vorschlag, wir lassen das mal ein paar Tage sacken. Die Leute, die jetzt hier sind, können sich ja auch mal diese Guidelines anschauen und da ihre Kommentare zu schreiben. Ich schreibe bis nächste Woche Dienstag, also irgendwie am Wochenende spätestens, alle Admins von Facebook mal an. Die von Twitter, weiß ich nicht, ob ich die rauskriege, weil da gibt es ja keinen eigenen Account für, sondern da haben die Leute einfach nur ein Passwort. Ich weiß aber, dass der Lukas da mal eine Liste gemacht hat. Und dann machen wir, genauso wie wir jetzt mal mit der AGÖA, das hatte ich ja auch schon immer wieder angedacht, aber auch andauernd verschoben, immer wie irgendein Theater war. Die inaktiven Mitglieder werden ebenfalls angeschrieben und alle einfach eingeladen, nächste Woche bei der Sitzung mal dabei zu sein, wenn sie wollen und weiter aktiv sein wollen. Und ansonsten schmeißen wir die Leute dann nach Ankündigung danach raus, also die nichts mehr machen. Okay. Okay, dann ein Hinweis, nächstes Thema. Das ist einfach nur nochmal ein Hinweis auf den Bundesparteitag, weil also Orga Bund Länderpressetreffen, da können wir heute nicht viel zu machen. Der Uwe hatte die Anita nochmal angeschrieben, ich war da in CC, die haben wohl noch nicht gebucht. Die hätten eigentlich buchen müssen bis heute. Anita wird es morgen machen und nächste Woche haben wir es ja eh auf der Tagesordnung stehen. Zum Bundesparteitag, habt ihr euch da eingetragen oder gibt es Helfer von uns, die da mitmachen? Allgemein, ja. Ja, ich habe dem Uwe auch meine Hilfe angeboten. Also ich denke mal, der plant mich da irgendwo ein. Soweit ich weiß, haben die aber heute Pressetreffen, oder? Du musst nicht dem Uwe Hilfe anbieten, du musst das Ganze direkt in die Wiki-Seite schreiben. Ah ja, okay. Also der Link steht ja im Pad. Also ich habe mich für die Akkreditierung wieder eingetragen. Kenne ich mich am besten aus. Problem ist halt, dass sie schon alle, für fast alle Jobs eben schon eine Anreise für Freitag erwarten. Das geht zeitlich einfach nicht. Das Problem habe ich auch. Ach, ich dachte, ihr redet jetzt über das Bund-Länder-Pressetreffen, Entschuldigung. Nee, sind schon beim BPT. Ja, da bin ich nur auf der Mailingliste BPT-Orga. um zu gucken, ob ich da irgendwo rein kann, zwischen kann, keine Ahnung. Also das Anreisen ist nicht kein Problem, bloß da kommt noch eine zusätzliche Hotelübernachtung für mich dazu. Ja, ich kann da nichts zu sagen jetzt, aber ich werde auch nicht übernachten. Ich werde, also wenn ich beide Tage da bin, werde ich sowieso nachmittags oder abends wieder nach Hause fahren. Also ich werde da nicht in Bochum schlafen. Wie jetzt GEMA-Aktion im Bermuda-Dreieck? Ja, das wäre dann an dem Samstag, ne? Da sind aber genug Piraten, glaube ich, die dann da irgendwo, denen wir die Flyer in die Hand drücken können oder sonst irgendwas. Ich meine, das ist ja, da haben wir ja quasi Hausrecht. Ach. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, an dem Tag muss und soll nichts mehr geflyert werden. Das muss alles vorher passiert sein, das ist dann vollkommen egal. Das läuft dann entweder oder nicht. Nee, klar, aber wir können dann, wenn Leute abends in die Stadt gehen, denen sagen, hier, sprecht die Leute doch mal auf die Aktion an oder guck mal. Ach so, ja. Das meine ich. Also wir wollten eigentlich in Bochum einen Infostand machen, beziehungsweise eine Kundgebung genehmigen lassen. Dass wenn wir halt mehrere hundert Piraten im Bermuda-Dreieck haben, dass die auch sozusagen da wohin kommen können. Ja, super. Du bist ja aus Bochum. Dann kannst du dich ja, bist ja auch da im Pad vom Daniel eingetragen, dann kannst du dich ja darum kümmern. Das ist ja spitze. Da sind wir längst dran, Patrick. Ja, kann nicht alles mitkriegen. Aber ihr steht nicht auf der Orga-Seite vom Daniel. Doch. Das habe ich zum Beispiel mitbekommen. Ja, da steht die Steff drin. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Kein Problem. Gut, so. Request-Tracker ist nicht viel. Es gibt eine interessante Anfrage, die poste ich mal in Links in den Channel. Da ist jemand von Amnesty, der einfach Kontakt zu uns aufnehmen möchte und möglicherweise vielleicht auch mal einen Vortrag machen will. Ich weiß jetzt nicht, wie man das verwursten kann. Wenn ihr da Ideen habt, nur raus damit. Ich habe mir den Arte-Film angeguckt, beziehungsweise bin noch dran. Der ist in einem Pad und ich gucke immer, dass ich zwischendurch mal Zeit finde, dann ein Stückchen weiter zu gucken. Da der Betroffene hier in Düsseldorf ist und ich eben auch Mitglied bei Amnesty International bin, den aber persönlich noch nicht kennengelernt habe, würde ich das übernehmen. Jetzt ist aber die Frage, der hat das ja an NRW geschickt, ne? Ja. Dann müsste ich den im Prinzip mit meiner privaten, ja, müsste ich den irgendwie an mich selbst verweisen. Ich habe da keine Erfahrung mit, wie macht man sowas am besten? Meine ganz spontane Idee wäre, du schnappst dir einfach das Ticket, wenn du jetzt schon Zugang hast zu Requestrecker, wenn nicht, dann besorge ich dir die Kontaktdaten. Nee, hast du mir ja geschickt, ich habe ja komplett, okay. Jetzt hätte ich das ja nicht gelesen. Nee, ich habe dir nur zum... zum Webportal. Request-Tracker nicht. Request-Tracker hat mir der Arndt geschickt. Okay, dann schnapp du dir das Ticket, das ist im Moment auf meinem Namen, dann kannst du das aber gerne übernehmen. Und dann kontaktier den mal und dann lad den mal zu einem Stammtisch ein in Düsseldorf. Also da wäre jetzt so mein Vorschlag. Und dann guckt man einfach mal, man beschnuppert sich und vielleicht können wir da mal was machen. Genau. Das hatte ich halt auch überlegt, dass der bei uns am Stammtisch einen Vortrag hält, weil dann würde ich mich nämlich mit dranhängen. Und zum Thema arabischer Frühling, wo ich recht aktiv war, dann einfach noch einen Zusatzvortrag oder so halten. Ich denke, das wäre ganz interessant. Patrick, wenn es bei dir jetzt bei dem zeitlich nicht passt zu einem Stammtisch, dann wäre eventuell Krefeld alternativ auch möglich. Okay, halte ich im Hinterkopf. Ist ja für ihn auch um die Ecke. Mhm. So, dann das nächste Ticket. Da geht es um einen Gesundheitsreport, den ich mir allerdings noch nicht angeschaut habe, weil der Rheinischen Post offensichtlich exklusiv vorliegt. Headline, NRW geringere Lebenserwartung als der Bundesdurchschnitt. Gründe kenne ich jetzt noch nicht. Das ist doch hier von Wasch, ne? Ja, dann war mal verschickt. Ich hätte ihn noch nicht verwiesen, weil ich denke, das ist, wenn überhaupt, Landesthema. Ne? Das ist nichts, was wir hier im Kreis machen sollten. Ne? Hör auch zu. Jetzt ist die Frage, wir haben ja keinen Arbeitskreis Gesundheit auf NRW-Ebene. Doch. Ja, aber doch, den gibt's. Ist der auch aktiv? Ich glaube, Thomas Weyers Schreibreform. Ja, stimmt. Ich zufälligerweise auch. Habt ihr den Manfred Wassmann auch bei euch? Sagt mir im Moment nichts, der Name. Weil er kommt aus Ebenbüren und der ist, ich weiß, dass er bei der AG Gesundheitspolitik, also auf Bundesebene, ziemlich aktiv ist. Und der hatte mir damals gesagt, das ist allerdings auch schon fast ein Jahr her, dass also auf NRW-Ebene so gut wie nichts los ist. Deswegen hat er sich an die Bundesarbeitsgruppe gewendet. Also, das letzte halbe Jahr tut sich da einiges. Ja, dann Da wird doch auch der Andi erwähnt. Der ist doch auch hier im Mumble. Der Andi NRW. Oder CC, ja. Ja, weil er mir das halt erst, ich bin ja Kreispressesprecher bei uns und Manfred ist halt nicht aus dem Kreis, hat sich da erst an mich gewandt und mir das angeguckt und mir dachte, okay, das ist doch eher was für Achim, für AG Öffentlichkeitsarbeit. Ja, das ist erstmal was für den AK Gesundheitspolitik dann, weil da muss schon ein bisschen Inhalt kommen, weil was sollen wir über eine Studie sagen, von der wir noch nicht mal den Inhalt kennen? Link habe ich gerade mal gepostet zum AK. Funktioniert bei dem AK der die Queue im Request-Tracker? Das kann ich nicht sagen, da bin ich nicht drin. Ich mache nur den drogenpolitischen da. Also gibt's noch nicht mal, sehe ich hier gerade. Also es gibt keinen Arbeitskreis Gesundheitspolitik im Request-Tracker. Ja, ja. Mailingliste haben die doch. Achim, vielleicht verliest du auch mal so ein bisschen die Intention, die ich dir geschrieben hatte. Ich habe das schon verstanden. Das Problem ist, was ist der News-Faktor für eine Pressemitteilung, beziehungsweise wie soll das in der Öffentlichkeitsarbeit verwurstet werden? Ja, es braucht einen Aufhänger. Da hat der Achim schon recht. Ja, der Aufhänger, der ist ja genannt worden in dem, was ich geschrieben habe. So dachte ich zumindest. Das ist der Gesundheitsreport. Wenn wir jetzt diese Studie hätten, also diesen Report, dann würde ich dir zustimmen. Genau. Und das Ding ist, hier steht irgendwas mit Gesamt, also Bundesgebiet, und das ist die Frage, wie wir das in NRW halt unterbringen, vom Aufhänger her meine ich. Nee, das ist schon, also ich lese nochmal den ersten Satz vor, also der AOK Gesundheitsreport weist laut Rheinische Post für Menschen in NRW eine geringere Lebenserwartung als im Bundesdurchschnitt aus. Ja, wir könnten ja einfach mal bei der AOK anfragen, ob sie uns die Studie zugänglich machen. Ja, und das ist halt nicht, das ist genau das, was ich eben meinte. Das ist dann, wenn wir einen aktiven Arbeitskreis Gesundheitspolitik haben, dann denke ich, ist das erstmal deren Sachen, da vorzurecherchieren. Eben abzuschecken, ja. Ja, dann fühlen die sich auch nicht übergangen. Das stimmt. Die fühlen sich dann nicht nur nicht übergangen, sie werden dann auch nicht übergangen. Was mich jetzt hier auch wundert, ist, also PR 431, was beinhaltet der genau? Weil der steht, hier steht, hilfsweise vom AK Bildungspolitik eingereicht. Das ist ein Antrag von Simone Brandt, der bezieht sich auf auf Verbraucherbildung in Schulen. Und das ist genau auch der Aufhänger, der mich dazu brachte, dich anzuschreiben, weil in dem Artikel ja auch Bezug genommen wird darauf, dass die AOK mehr Vorsorge und mehr Bildung fordert, um eben die schlechten Zustände in NRW beziehungsweise im gesamten Bundesgebiet zu bessern. Und genau das ist auch eine piratige Haltung, hatte ich aber alles schon geschrieben. Also was mir da immer noch so ein bisschen fehlt, ist, wie gesagt, also wir brauchen erstmal die Studie, weil aus der Zweitquelle heraus oder aus dem Artikel der Rheinischen Post, und der Artikel der Rheinischen Post ist leider auch nicht verlinkt gewesen. Ja, den habe ich auch nur in Paperform. Okay. Also ich kann mich gerne morgen sowohl bei der RP als auch bei der AOK bemühen und dann melde ich mich wieder. Ja, dann machen wir das doch so. Und irgendjemand sollte dann vielleicht nochmal den Arbeitskreis Gesundheitspolitik anträgern. Den würde ich auch gerne auf der Liste dann anschreiben. Ja, super. Auf der Liste kriegst du immer einen Bounce, weil die irgendwie also nicht normal moderiert ist, sondern irgendwie, man kann die nicht anschreiben. Ich würde da einfach die Schreibreform anschreiben. Wieso? Ich administriere die Liste. Das Problem habe ich nie, wenn ich da was hinschicke. Das geht immer durch. Ich hatte da jetzt was als Nicht-Mitglied drauf gepostet und da ging nicht. Da müsste ich mal nachgucken, ob da vielleicht eben der auf Auto-Deny steht, ne? Das könnte man natürlich sofort umklicken, aber grundsätzlich funktioniert die Liste einwandfrei. Das mag sein. Andi, sollte ich Probleme bekommen, melde ich mich morgen bei dir. Wenn du da was hinschickst, ich gucke jetzt sofort nach, ich schaue jetzt sofort rein, wenn da irgendwie Auto-Bounce ist, dann ist das natürlich nicht in Ordnung, ne? Dann sollte nicht so sein. Gut. Ich treffe einen der Mitglieder am Donnerstag oder so. Ist da irgendwas Zeitkritisches bei? Ich denke, dass in dieser Woche der Report durch die Medien geistern wird. Und dann mag es sein, dass man am Ende der Woche schon wieder hinten dran ist. Dann sollten wir da zügig sein. Also ich stehe zur Verfügung, um was zu texten, aber wie gesagt, da braucht es ein bisschen Substanz. Ja, ich gebe mir morgen Mühe, dass ich da den Bericht im Original bekomme, beziehungsweise bei der EP vielleicht so einen Ausschnitt des Themas, was ich angerissen habe, und melde mich wieder. Gut, und also ganz wichtig für uns ist auch, wir brauchen so zumindest ein Statement in irgendeiner Form, also ein substanzielles Statement vom Arbeitskreis. Also ja, wie gesagt, vielleicht sogar wirklich hilfsweise muss man dann den Programmantrag für Bochum hier vom AK-Bildung nehmen. Deshalb schrieb ich ja darunter Zitate gerne per Telefon. Okay. Also ich bin über Handy erreichbar, Nummer ist bekannt und bin für jeden Standort bereit. Okay, nächste Ticket. Das ist nur zur Info. Das gebe ich der Moni Pieper wahrscheinlich nochmal weiter, aber das ist irgendwo in Süddeutschland, also Vorwahl 07 irgendwas, Bad Boll, also den Ort kenne ich nicht. Da geht es um Inklusion. Das ist eine Einladung, also wer daran teilnehmen möchte an der Tagung. Gut, und das Ticket danach habe ich nicht eingestellt. Ich weiß jetzt nicht, wer das gemacht hat, aber wer auch immer, der darf gerne was dazu sagen. Wer hat's eingestellt von euch? Ich weiß nicht. Steht das da nicht bei? Uwe Stein da oben, oder? Besitzer Uwe Stein. Das Witzige ist, ich stehe da jetzt gerade als Besitzer drin. Hä? Bei mir steht Uwe Stein, Klient Thomas Gebass. Okay. Ja, hier der RT hat sich auch geändert, da ist irgendwie ein Update gekommen. Hier aktualisiert Dienstag 30.10. 5.58 Uhr von Uwe Stein. Ja, stimmt, du hast recht. Wenn ich aufs Ticket klicke, dann werde ich als Besitzer angezeigt. Wenn ich mir aber die Grundlagen anschaue, steht Uwe Stein da drin. Okay, dann hat er es einfach von Thomas übernommen. Ja, gute Frage. Also es geht um Beamtenpension. Ich pisse euch mal irgendwas rein, bevor ich das jetzt alles vorlese. Es gibt wohl eine kleine Anfrage zum Thema wegen Rücklagen. Olarius, wenn du mir mal eben deine Mailadresse gibst, schalte ich dich auch manuell frei für den Empfang auf der AK-Gesundheitsliste. Ansonsten habe ich gerade umgestellt, dass ich denn, wenn was von Nichtmitgliedern kommt, dass ich die dann manuell durchlasse. Ja, also Olarius NRW-Piraten, also Piratenpartei NRW.de. Okay, so wie du hier geblieben bist? Ja, genau. Okay, alles klar. Ich habe es mir gerade nochmal mit Verstand durchgelesen. Also das ist jetzt nicht sinnvoll, da aktiv zu werden, weil man muss die Antwort der kleinen Anfrage abwarten und das dauert halt bis zu 4 Wochen. Das würde ich allerdings auch sagen. Gut, das war es auch noch Request-Tracker. Jetzt gibt es ein Thema noch vom Holarius, Forensiken. Schieß los. Letzten Dienstag sind die Orte herausgekommen, an denen jetzt Forensiken gebaut werden sollen. Ist natürlich an den Orten dann auch ein wichtiges Thema. Und die Frage ist jetzt, ob wir da auch überregional was machen wollen. Also wir haben jetzt hier im Oberbergischen haben wir eine von diesen Forensiken geplant. Da haben wir auch ein Positionspapier zu erarbeitet. Das kann ich mal eben verlinken. Moment. Und naja, auf jeden Fall ist der Olaf für die Fraktion dran. Ich weiß auch, dass der Schreibreform da für den AK Gesundheit dran ist, weil das eben ja auch ein sehr strittiges Thema ist und die anderen Parteien, die im Landtag klar sagen, wir müssen das machen und auch klar absprechen, wo das gemacht wird und so weiter, dann auf regionaler Ebene völlig bigott genau dagegen argumentieren. Ich meine, wir könnten da was dran machen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das über die NRW-ÖA richtet, also ob das jetzt der Punkt ist oder ob man da eventuell mit der Fraktion eher was machen soll oder so. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt mal eben eine blöde Frage stellen, weil also wir haben auch eine forensische Klinik, also das ist auch geschlossen mit hohem Zaun und so weiter, ungefähr 3 Kilometer von meinem Haus entfernt und hier in Rheine ist das nie so wirklich das Thema gewesen, also zumindest ist mir da nie was aufgefallen. Also es ist einfach jetzt so, dass an den Punkten, wohl speziell in Lünen, in Wuppertal und bei uns, große Bürgerinitiativen, Unterschriften sammeln und so weiter passiert und dass die Etablierten auch sich da dranhängen und sonst was an PR daraus ziehen wollen. Ist das so ähnlich dann wie bei den Hospizen? Also dass auch jeder sagt, Hospize sind toll, aber bitte nicht direkt bei mir neben dem Garten? Genau sowas. Und also das ist natürlich eine sinnvolle Sache, dass sie gebaut werden, ganz einfach auch, weil es eine deutliche Unterversorgung gibt. Und durch diese Unterversorgung haben wir jetzt das Problem allgemein, dass die Forensiken, die überbelegt sind, auch gar nicht mehr die Möglichkeiten haben, gut zu therapieren und da werden dann Leute zu zweit auf ein Bettzimmer gelegt und solche Sachen, also interessante Zustände. Und die Frage ist jetzt halt, wie wir damit umgehen und ja, was, also ich denke, da wir ja die Partei sind, die sich informiert und auch sagte, im Prinzip sind diese Forensiken völlig ungefährlich nach außen hin, sollten wir eben auch uns da positionieren. Jetzt habe ich eine Frage und eine Anmerkung dazu. Also Anmerkung von wäre, für mich wäre das ein schöner Beitrag, entweder in einem Blog oder ein Gastbeitrag in einer Zeitung oder einem bekannten Blog. Das möglicherweise dann lokal, also dort, wo diese Kliniken, also wo die Standorte, die neuen Standorte sind, auch noch verwurstet werden kann. Die Frage, die ich habe, ist, kann man das zumindest irgendwo indirekt aus unserem Programm ableiten? Ich glaube ja, weil wir ja auch irgendwas gemacht haben von wegen psychisch Kranke gleichstellen mit physisch Kranken und solche Sachen. Aber ich bin halt im Medizinbereich nicht so drin. Also ich habe vom AK Gesundheit keine Ahnung. Da müsste ich dann nochmal irgendwie Rücksprache halten mit, ja, wahrscheinlich mit Björn, keine Ahnung. Ich glaube, ich kann dir da so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Es ging, glaube ich, um die Anerkennung von psychischen Krankheiten, also psychischen Diagnosen als physische Krankheiten, soweit ich weiß. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob das ein Teil des Wahlprogramms oder ein Positionspapier war. Aber das war, soweit ich weiß, auf Landesebene. Müsst ihr ja, ich meine, wir hätten Seite da suchen. Im Wahlprogramm Moment. Was gemacht. Aber ich guck mal eben. Was sagen denn die anderen dazu? Habt ihr keine Meinung? Oder ja, was soll man dazu sagen? Es ist ja bei weitem nicht ausrecherchiert, offensichtlich, ne? Also von daher ist die Frage, was wir dazu groß in der Öffentlichkeit machen sollen. Ja, was heißt jetzt ausrecherchiert? Also die Frage, die ich jetzt erstmal dann habe, ist, was möchtest du gerne ausrecherchieren? Ja, es ist noch nicht gesagt, wo die Forensik hin soll. Es gibt noch jede Menge Fragen, die anscheinend offen sind. Larius wollte dazu ja auch die Tage erstmal einen Podcast irgendwie machen, um diese ganzen Fragen zu klären. Doch, wo die Forensiken hin sollen, das ist völlig klar. Das ist ja auch nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist ja in meinen Augen die Geschichte, was ich am Anfang dazu schon gesagt habe, dass alle Leute sagen, ja, ist notwendig, aber bitte nicht direkt bei mir nebenan. Ja, da ist aber der Witz, was ich jetzt gerade auf der Landesseite lese, geht es eigentlich darum, dass man Menschen mit psychischen Erkrankungen eher sozial inkludiert. Also das würde dann ja eben dem widersprechen. Was? Dass man sagt, ich will die Forensik jetzt nicht in meiner Gegend haben. Das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ob ich jetzt psychisch kranke Straftäter habe oder psychisch Kranke, die ich inkludieren will, also die nicht irgendwie kriminell aufgefallen sind. Seid ihr noch bei dem Thema Forensik? Ja, okay. Ja. Ich bin da nicht so drin, ehrlich gesagt. Aber jetzt wird mir auch klar, worum es geht. Also bei uns sieht es so aus, die haben sie die Forensik im Prinzip zwischen Krefeld und Duisburg gebaut, damit es eben wirklich nicht in der Nähe von Wohngebieten ist, sondern irgendwo mitten im Gewerbegebiet mehr oder weniger. Im Kreis so steht es in Eichelborn, mitten im Nirgendwo. Gut, darf ich gerade eine Zwischenfrage stellen, weil ich gleich wieder einen Anruf kriege? Der Wilk Spieker aus Höxter ist seit 16 Jahren im Bereich Forensik unterwegs, beruflich. Hat sich gerade angeboten, dort mitzuarbeiten, wo auch immer. Ja, so daran haben wir gar nicht gedacht, dass der Wilk ja auch in dem Gebiet sich auskennt. Ja, er hat mich gerade angerufen, zwar aus anderem Grund, aber wir sprachen gerade drüber. Ja, ich hätte das auch wissen können, deswegen habe ich mich gerade ein bisschen geärgert. Der Olaf Wegner war übrigens irgendwie letzte Tage auch nochmal so eine forensische Klinik besuchen und hatte eigentlich in der letzten oder vorletzten Fraktionssitzung da auch nochmal einen Bericht zu abgegeben. Nee, Entschuldigung, ich glaube im AK1. In der Sitzung im Stream des AK1 habe ich das gesehen. Der kann da vielleicht auch nochmal irgendwie Näheres zu bringen. Ja, also die Frage ist, wenn jemand 16 Jahre in dem Bereich tätig ist, wie der Wilk, dann ist die Frage, nehmen wir ihn dazu und wenn, wie? Also es ist ja nicht der einzige Kreis, der da Probleme hat. Das sind ja, glaube ich, 5, ne? Was heißt Probleme hat? Also ich will das jetzt nochmal ganz klar differenzieren. Was haben wir grundsätzlich für einen Standpunkt als Mensch? Ich habe als Mensch vor allem einen Standpunkt. Die Dinger sind offensichtlich notwendig. Ich bin nicht medizinisch vorgebildet, muss ich dazu sagen. Aber sie sind notwendig. Das heißt, ich habe auch zu akzeptieren, dass die irgendwo gebaut werden. Und dann muss ich auch Entscheidungen von einer Verwaltung oder von wem auch immer, dass die getroffen werden, akzeptieren, die dann sagen, es wird jetzt halt am Standort A und nicht am Standort B gebaut. Ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit, irgendwie anzunehmen, nur weil jetzt psychisch kranke Straftäter 2 Kilometer von meinen Kindern entfernt eingeschlossen sind, dass ich mich unwohl fühle. Das tue ich nicht. Und wenn überhaupt, würde ich auch gerne eine solche Meinung transportieren, dass Dinge, die notwendig sind, nicht immer nach dem Motto, ja, machen, aber bitte nicht hier abgehandelt werden. Und ich würde dann auch wirklich richtig in die Kerbe reinhauen, dass dann lokal sich Politiker profilieren wollen damit, dass sie also da die große Entrüstung spielen. Also ja, das ist dem, ja auch ungefähr das, was ich mal im Positionspapier geschrieben hatte. Genau, in dem Positionspapier steht auch eben nicht, dass es darum geht, das irgendwie zu verurteilen oder zu sagen, oh, ist ja vor meiner Haustür, Hilfe, Hilfe, Hilfe, sondern eben die Forderung nach Transparenz der Entscheidungsfindung. Genau dazu war jetzt eine kleine Anfrage von irgendeinem CDUler über den Standort in Haltern. Und zwar hat die Stadt selber gemeldet, dass sie kein Grundstück dafür haben, aber die Ruhrkohle AG hat wohl ein Grundstück zum Verkauf angeboten. In der kleinen Anfrage hört es sich jetzt so an, dass der Bebauungsplan für dieses Grundstück eigentlich voraussagt, dass das aufgeforstet werden soll. Genau, dass das halt wieder aufgeforstet werden soll. Aber jetzt hat halt die Ruhrkohle AG das quasi hinterrücks ans Land für die Forensik verkauft. Und die ist aber erst irgendwie gestern oder so rumgegangen. Also das dauert auch wieder 4 Wochen, bis es dann antwortet. Jetzt ist die Frage, gibt es solche Unstimmigkeiten bei noch anderen Standorten? Also dass da über irgendwelche bestehenden Bebauungspläne sich hinweggesetzt wird, um das Ding dahin zu setzen. Ich kann mal eben die Anfrage raussuchen, wenn das hilft. Also ich hatte ja auch reingeschrieben in das Positionspapier, wie das ist mit der Transparenz und das wird die anmahnen und so. Das halte ich auch immer noch voll, aber inzwischen ist mir auch vom Olaf erzählt worden, das ist gar nicht so intransparent gelaufen. Die haben das im Prinzip alle gewusst. Also die Gemeinden haben das gewusst, dass das gesucht wird. Die ganzen kommunalen Politiker müssen das vorher schon gewusst haben und haben sich dann teilweise auch schon denken können, wo das hinkommen wird. Gut, ich frag einfach mal gerade rum, wie ist denn unsere Einstellung? Also ich bin der gleichen Einstellung wie eben gesagt, solche Sachen müssen da sein, je besser und gut, und wir sollten auch dafür plädieren, egal vor welcher Haustür. Es muss ja noch nicht mal zwingend mitten im Wohngebiet gebaut werden, jetzt letztendlich so ein Ding, weil als Klotz sieht es natürlich auch nicht so schön aus, letztendlich, ne? Ja, das war Bali-Deutsch. Damit meinte ich, in geeigneten Lagen. Und es soll sich da keiner beschweren, wenn 3 Kilometer von ihm, da ist Wilk wieder, der gerade anruft. Okay, bis gleich. Grüß schön. Ja, ciao. Tjo, was schreibe ich jetzt ins Protokoll? Worauf wollen wir hinaus? Ja, dann sieh einfach mal. Ich bleib jetzt erstmal an dem Thema dran. Kommuniziere dann nochmal mit dem AK Gesundheit. Also einen Blogbeitrag kann ich sofort schreiben, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe auch im Prinzip die meisten Sachen schon im Hinterkopf. Müssen wir jetzt halt mal gucken. Also vielleicht kann ich dann einfach nächste Woche mehr sagen. Also ich sehe ein, also man kann versuchen, das zu thematisieren NRW-weit. Ich sehe da aber nicht so den großen Erfolg drin. Was ich glaube, ist, dass es durchaus sinnvoll ist, das lokal ein bisschen zu pushen, wenn man da eine fundierte Meinung hat oder wirklich was Lesenswertes produzieren kann. Ich glaube aber nicht, dass es für eine klassische PM zum Beispiel sinnvoll ist. Ja. Oder man connectet sich wirklich mit den 5 Standorten insgesamt und extrahiert da wirklich heraus, was die Probleme sind, die wirklich NRW-weit Gemeinsamkeiten sind, und mahnt halt eben oder verurteilt eben den Umgang damit, weil anscheinend, so wie ich das jetzt immer mitbekommen habe, war das Vorgehen einfach so, dass das von oben herab irgendwo Orte einfach aus diversen Gründen gewählt wurden, die dann genommen wurden, ohne dass die Anwohner da in irgendeiner Form befragt wurden, und ab dafür. Und das ist ja genau das, was wir eben nicht wollen, weder kommunal noch landes- oder bundespolitisch. Also ich meine, Schreibreform ist doch da heute, oder? Ich meine, das wäre heute, weil ich glaube, entweder ist das heute oder gestern hat Buchspreet auch drüber getwittert, dass sie da ist. Das ist heute, und die Buchspritt hat auch quasi mitprotokolliert diese Infoveranstaltung. Da gibt's ein Pad, das war eben über Twitter irgendwo unterwegs. Und gestern war gleiche Veranstaltung halt bei uns jetzt hier in der Gegend. Ich war da nicht, aber der Olaf und der Alex Esser waren da. Ich weiß nicht, ob es da auch so hoch hergegangen ist. Also auf diese Veranstaltung in Lünen ist es auf jeden Fall ziemlich hoch hergegangen. Entrüstete Bürger? Panische Bürger, die dann auch sagen, so schöne Sachen wie, sollen sie doch nach Sibirien oder so. Ich habe es befürchtet. Ja, halt besorgte Eltern mit ihren kleinen Kindern. Ich würde sagen, guckt euch einfach mal den Twitter-Account von ihr an, das sagt schon alles. Jo. Also, wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich fahre an dieser Klinik auch im Sommer ein paar Mal vorbei, mit Fahrrad, mit Kindern, also das ist alles Blödsinn. Patrick, an dich noch ein Hinweis, also diese Geschichte von oben bestimmen, das ist leider in vielen Fällen so, dass das so gemacht werden muss. Beispiel, das ist, betrifft nämlich hier auch eine Geschichte, die nur 2 Kilometer weg ist, die Schließung von Kasernen, das wurde auch vom Verteidigungsministerium beschlossen. Mhm. Natürlich gibt es überall lokal dann auch große Aufregungen, aber die finden dann auch immer nur lokal statt. Ich glaube, du musst dich auch lokal aufregen, bis zum gewissen Grad, weil du sonst kein Bein mehr auf die Erde kriegst vor deinen eigenen Leuten. Könnte man das nicht miteinander kombinieren, die Kasernenschließung und die Forensik? Das ist in vielen Fällen auch kombiniert. Also bei uns ist es ein altes Munitionsdepot. Ja, in Dreierwalde auch, das ist ein alter Flugplatz. Aber diese Sache mit, man muss sich da aufregen, da halte ich nichts von. Also ich habe kein Problem damit, Leuten wirklich dann ins Gesicht zu sagen, dass sie Mist reden. Also wenn ich so Sprüche höre wie, dann schickt ihr nur nach Sibirien. Ich denke, da sollten wir dann auch mal eine unbequeme Haltung haben, wenn wir die als Partei haben wollen. Also wenn man liest, was die Buschpret da mitprotokolliert hat, bei einigen Sachen wird mir das schlecht, echt. Aber eine leichte Vernetzung der Orte gibt es ja immerhin schon. Also zumindest mit Wuppertal und Lünen bin ich in Kontakt. Ja, also mein Vorschlag wäre, Fachwissen reinholen, das Ganze ein bisschen aufarbeiten, die Notwendigkeit solcher Kliniken vielleicht nochmal betonen und dann versuchen da irgendwie, vielleicht machen wir auch mal eine Liquid Feedback irgendwie dazu. Aber das ist alles nicht Job der AGÖA. Also das Einzige, was ich jetzt wirklich sehe, ist, dass man versucht, ein bisschen fundiertes Wissen da reinzupacken und dann lokal die Piraten damit zu versorgen und denen unter die Arme zu greifen oder die zu unterstützen, wenn sie lokal was machen wollen. So sie denn wirklich dann auch sagen, ja, ich stelle mich da mal mit breiter Brust hin und ertrage auch Gegenwind, weil der wird dann auf jeden Fall kommen. Ja, darüber haben wir natürlich auch gesprochen, bevor wir das Positionspapier verabschiedet haben, dass das jetzt nicht unbedingt total populär ist, klar. Aber da war uns Vernunft wichtiger als Popularität. Auf jeden Fall hat mir das schon mal ein paar Ideen gebracht und ich denke, ich werde dann nächste Woche mal darüber informieren, wie es weitergeht. Kai empfiehlt uns Wilk, schreibt er gerade im Pad. Mit dem werde ich auf jeden Fall in Kontakt treten. Das ist ja auch kein Problem. Wir sind ja beide in der AK-Bildung, kennen uns gut. Vielleicht mache ich auch einfach schon mal einen kleinen Podcast mit Wilk zusammen. Ja, das wäre eine Idee. Das ist einfach mal so die Informationen aufdröseln, was es da so gibt. Wäre ja, glaube ich, auch dann ganz cool für die lokalen Piraten, wenn die den Leuten dann einfach einen Link zuschicken können oder so mit zum Kleines. Ja, oder einfach mal eben brennen das Ding und verteilen. Gut, gibt's sonst noch was? Du bist kleine Anekdote am Rande dazu. Vor 2 Jahren war ich Direktkandidat hier im Kreis Steinfurt und ich habe aus dieser forensischen Klinik sogar Post bekommen von einem pädophilen Straftäter, der mir eine Kopie seines Wahlzettels sogar zugeschickt hat. Oh, nicht schlecht. Wie kam das? Die informieren sich, also die können sich auch informieren. Also das und offensichtlich da einen Zusammenhang hergestellt zwischen 2010 war ja das Thema Jörg Taus und Kinderpornografie noch aktuell. Und also da kam dann da kamen auch wirklich böse Fragen. Ich habe dann auch eine Zeit lang echt nicht gewusst, wie ich mit einem solchen Brief umgehen soll. Hat aber eigentlich jetzt überhaupt nichts mit diesen Standorten jetzt zu tun, ist mir halt nur gerade eingefallen. Ich wollte gerade sagen, Jörg Draus in dem Zusammenhang ist ein böses Thema eigentlich. Kann man böse reinfallen. Ja, aber wir wollen ja jetzt heute Abend hier nicht jedes Stammtisch-Klischee bedienen, oder? Nö, wir nicht, aber genug andere sind dazu bereit. Schau dir die Medien an heutzutage. Gut, ich habe jetzt gerade gesehen, die Rhineblaze hatte noch um Aufnahme gebeten im Pad. Das darfst du auch gerne mündlich machen. Ich wollte eben nicht stören. Ich dachte, ich schreibe das da einfach hin. Ich hätte auch eine lustige Idee, wie man die Facebook-Seite ein bisschen besser vernetzen kann. Und zwar, dass man, dass es immer sozusagen eine Woche gibt, wo man sozusagen eine Partner, entweder ein Partnerkreisverband oder Kreis oder Stadt hat. Ich meine, wir haben irgendwie 52 Landkreise und kreisfreie Städte. Wir haben 52 Wochen, das passt doch. Das prädestiniert dich ja geradezu, aufgenommen zu werden. Du könntest direkt die komplette Verantwortung für den ganzen Facebook-Auftritt übernehmen. Die komplette Verantwortung möchte ich dafür erstmal nicht haben, aber ich würde mich wohl drum kümmern. Ich habe dann aber eine Bitte. Kannst du dich kurz, weil nicht jeder dich kennt, also ich kenne dich jetzt zum Beispiel auch nur von letzter Woche und dieser Woche, dich kurz vorstellen? Es sind einfach zwei, drei Sätze zu dir, dass die Leute auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Mit wem haben sie es zu tun? Ich bin im Kreisverband Bochum, ich bin Beisitzer im Vorstand da. Ich kümmere mich seit Januar um unseren Facebook-Auftritt in Bochum. Ich habe gesehen, dass wir uns von Bochum aus mit sämtlichen anderen Facebook-Seiten, deren ich zum Teil habhaft werden konnte, von den Piraten in Nordrhein-Westfalen, mich vernetze. Ich finde es immer wieder frustrierend, dass wenn man andere von den Seiten linkt, dass man irgendwie nicht geteilt wird oder so. Da habe ich ein bisschen Hoffnung, wenn ich an der NRW, am NRW-Auftritt mitarbeite, dass man da so ein bisschen mehr quasi von oben sagen kann, hey, kommt, jetzt vernetzt euch mal untereinander. Das sollten wir doch als Piraten eigentlich machen, dass das ein bisschen mehr Wumms hat, als wenn das nur Bochum sagt. Ja, das ist es eigentlich schon. Dann jetzt mal eine Frage an die Runde. Gibt es Fragen an die Rhineblaze von anderen? Grillen. Also wenn du diese Aufgabe jetzt zusätzlich übernimmst, wirst du uns dann im Bochum vernachlässigen? Natürlich, ganz sträflich. Nein, ich nehme an, das läuft so ein bisschen unter ferner Liefen. Ich würde auch gerne, ich habe auch eh schon länger darüber nachgedacht, in Bochum noch jemanden mit einzubinden, dass wir da drei Leute haben und vielleicht würde ich sehen, dass ich auf Dauer auch noch Leute für die Facebook-Seite rekrutiert bekomme. Weil es ist einfacher, wenn man das zu zweit oder zu dritt macht, dann ist das auch mal okay, wenn jemand in Urlaub fährt, wenn jemand mal krank ist und dann kümmert man sich sehr locker drum. Das geht ganz gut. Dann frage ich jetzt mal in die Runde der stimmberechtigten Mitglieder, hat jemand etwas gegen die Aufnahme? Ich habe nichts dagegen, kurze Frage, nur hätte ich kurz noch, bevor es untergeht, Google Plus auch Interesse? Oh Gott, ich bin selber bei Google Plus und habe irgendwie, glaube ich, drei Circles. Ich habe mir das noch nie richtig angeguckt. Die Bochumer Piraten sind auch nicht bei Google Plus. Da möchte ich direkt noch einen draufsetzen und frage in die Runde, wie das mit dem Identica-Account aussehe. Also da ich... Hey, können wir mal eins am anderen machen? Entschuldigung. Dann frage ich jetzt nochmal, enthält sich jemand? Dann herzlichen Glückwunsch. Rhineblaze Steffi heißt du, richtig? Oder Steff? Oder Steff. Dann bist du hiermit aufgenommen. Yay. Willkommen. Danke. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du ins Pad nochmal ganz kurz deinen Wiki-Benutzerseite reinpacken? Also so wie die anderen das gemacht haben mit Benutzernamen. Ist eigentlich schon bei Unteraufnahmen. Okay. Ja, habe ich jetzt nicht geguckt. Deine E-Mail-Adresse bräuchte ich noch, mit der du bei Facebook angemeldet bist. Dann packe ich die nämlich leichter als Admin mit rein. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Nein, dass du die kriegst, sondern aber ich meine, das wäre ryanblaze@googlemail.com. Der Holgi. Ja, so ist das. Ja, Holgi, du findest Schuhe kaufen auch doof. Von daher ist das auch völlig okay. Thema Identica, Google Plus, Twitter, sollen wir das noch kurz behandeln dann in dem Zusammenhang? So, Rhineblaze, du müsstest eine E-Mail bekommen haben. Du bist nicht im Spam-Ordner, ich muss mal gucken, manche werden nicht weitergeleitet. Paki, suchst du gerade noch Leute für irgendwas oder was meinst du damit? Nee, ich weiß halt nur, dass der Facebook-Account aktiv betreut wird. Ich glaube, Twitter haut nur die Pressemitteilung raus oder wie war das, Achim? Also früher war es so, dass wir über Identica und über Twitter auch weitergeleitet haben an Facebook. Das funktioniert aber offensichtlich nicht mehr. Da hat es bei Twitter irgendwie eine Änderung in der API gegeben, so wie ich das richtig verstanden habe. und auf Facebook zusätzlich halt noch längere Geschichten gemacht haben oder größere Geschichten. Google Plus gibt es auch eine Piratenpartei NRW-Seite. Da habe ich aber so gut wie nichts gemacht. Okay, weil ich bin, was Facebook angeht, bin ich froh, dass die Steff uns da unterstützt. Und ich weiß halt auch, dass Uwe, der hat zwar da einen Account, aber der nutzt Facebook kaum. Und ja, wie gesagt, ich bin froh, wenn Steff uns da unterstützt. Ich würde, da ich mich mehr auf Identica und Twitter aufhalte, mich dann um die Accounts eher kümmern wollen. Google Plus mache ich auch nicht viel, muss ich ehrlich gestehen. Also ich habe Google Plus eigentlich immer auf. Ich könnte da was machen. Ja. Wenn ihr da grundsätzlich auf Facebook noch Unterstützung braucht für die NRW-Seite, biete ich mich da auch gern an, weil ich betreue da eben auch sämtliche Seiten bei uns aus der Gegend. Und es kommt auch regelmäßig vor, dass ich Themen habe, die ich bei uns schon fast unterrepräsentiert finde, ne? Die wirklich Landessachen werden. Ne? Ich hast du die E-Mail-Adresse geschickt? Weil ich habe noch nicht. Ja, jetzt gerade nochmal. Für die anderen oder für alle, ich habe links nochmal eben einen Link reingepostet, der ist auch von unserer AGÖEA-Wiki-Seite aus direkt verlinkt. Schwerpunkte der einzelnen Mitglieder der AGÖEA. Tragt euch da ein, ergänzt es und dann machen wir nächste Woche mal Nägel mit Köpfen bei den ganzen Social-Media-Accounts. Mhm. So, das mit dem Admin-Account mit der Steff, das regeln wir gleich noch. Habt ihr sonst noch was für den offiziellen Teil? Also das, was da steht, Thema Social-Media, was jetzt unten dann noch unter Sonstiges steht, das ist ja eigentlich auch schon in dem Pad mit aufgeführt. Ja, ja, was? Ich habe jetzt nur noch mal den Link da reingepostet. Gut, wenn sonst nichts mehr ist, dann schließe ich in Rekordzeit die Sitzung um 22.49 Uhr. Jo, danke. Achim, an dich noch eine Bitte. Ich trage mich da jetzt immer und immer und immer wieder ein, aber in der nächsten Sitzung tauche ich trotzdem oben im Header wieder nicht auf. Wäre nett, wenn das vielleicht mal grundsätzlich eingetragen werden könnte. Danke. Ja, da gibt's eine Protokollvorlage, mache ich. So, ich gehe mal eben eine rauchen. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Abend. Bin ziemlich platt. Guten Nachtchen alle zusammen. So, die Aufnahme stoppe ich dann jetzt mal, ne? Ja, bis demnächst dann, ne? Ciao. Ciao. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.